Ich war zum ersten Mal verliebt in der Stadt, die es nicht gibt. Egal wohin es mich auch zieht, weiß ich, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt. Ich war zum ersten Mal verliebt in der Stadt, die es nicht gibt. Auch wenn du mich lange nicht siehst, weißt du, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt. Bin mit Mittelfinger gegangen, hab dich nicht mal richtig umarmt. Mein Kram in Kisten gepackt, gesagt, ich hol's ab und dann nie getan. Das ganze Leben in zwei Taschen und mies im Minus auf der Bank. Berliner Winter, so scheißkalt, meine Sorgen halten mich wach. Ich hab wildfremde Personen im Bars, Bruder und Schwester genannt. Wenn wir uns sehen, sagst du mir nur, wie hast du dich verändert, verdammt. Seh, deine Augen sind leer, kannst nicht mehr. Und dein Leben so schnell, kommst selber kaum hinterher. Kopf voller Chaos und jede Nacht viel zu laut. Kann Schlaf nicht mehr nachholen, dem mir die Stadt wieder raubt. Fühl mich wie keiner von ihm, die Besten zu Hause und ich allein in Berlin. Ich war zum ersten Mal verliebt in der Stadt, die es nicht gibt. Auch wenn du mich lange nicht siehst, weißt du, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt. Wieder vor deiner Tür, mit mehr Gepäck als ich gegangen bin. Fast nicht erkannt ich bin, älter geworden als Jahre vergangen sind. Bei dir alles das, von dem ich dachte, dass ich es woanders find. Hab es nie gesagt, doch hoff du weißt, dass ich dankbar bin. Lass alles bei dir, die Kopfschmerzen und Druck. Du hast mir gesagt, du musst loslassen, die Kontrolle macht dich kaputt. Seh, deine Seele wiegt schwer, kannst nicht mehr. Ich fang dich auf, wenn du wieder fällst, du gehörst hierher. Kopf voller Chaos und jede Nacht viel zu laut. Kann Schlaf nicht mehr nachholen, dem mir die Stadt wieder raubt. Fühl mich wie keiner von ihm. Du warst mein Zuhause, doch ich allein in Berlin. Ich war zum ersten Mal verliebt in der Stadt, die es nicht gibt. Egal wohin es mich auch zieht, weiß ich, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt. Ich war zum ersten Mal verliebt in der Stadt, die es nicht gibt. Egal wohin es mich auch zieht, weiß ich, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt. Ich war zum ersten Mal verliebt in der Stadt, die es nicht gibt. Auch wenn du mich lange nicht siehst, weißt du, dass ein Teil von mir für immer bei dir liegt.